Erst wenn man alles von allem kennt, den Hass des Rostes, den Rost der Sehnsucht, die Sehnsucht des Dschungels, den Dschungel des Stolzes, den Stolz des Messers, das Messer der Armut, die Armut des Zepter, das Zepter der Vorsicht, die Vorsicht des Fallbeils. Erst wenn man alles von allem kennt, kennt man alles ganz. Ahnung, dass wenn 7 mit 3 multiplizierbar ist und 15 mit 320, dass in diesem Fall tatsächlich auch alles mit allem multiplizierbar sein muss. Der Mut mit der Klinge, die Verwirrung mit der Maske, die Sanftheit mit der Härte, der Rauch mit dem Verzagen, die Sonne mit dem Taumel und also der Mut mit der Klinge, die Verwirrung mit der Maske, die Maske mit der Sanftheit, die Sanftheit mit der Härte, die Härte mit dem Rauch, der Rauch mit dem Verzagen, das Verzagen mit der Sonne, die Sonne mit dem Taumel und der Taumel wieder mit allem. Erst wenn man alles von allem kennt, den Mut der Klinge, die Klinge der Verwirrung, die Verwirrung der Maske, die Maske der Sanftheit, die Sanftheit der Härte, die Härte des Rauschs, den Rauch des Verzagens, das Verzagen der Sonne, die Sonne des Taumels. Erst wenn man alles von allem kennt, kennt man alles ganz. Als ich gestern im Film Raoul Hausmann sagen hörte, Dada hat die Freiheit für sich in Anspruch genommen, die Freiheit von allem. Da ich hörten die drei letzten Wörter in meinem Schädel stundenlang. Freiheit von allem. Frei sein von allem. Falls es dies gibt, muss es heißen, frei sein für alles. Vorwärts, heute, dies ist das Jetzt und alles. Von allem noch viel mehr, von allem noch viel mehr, von allem noch viel mehr, von allem noch viel mehr, von allem noch viel mehr, damit für das andere kein Platz mehr ist. Vom anderen immer weniger, vom anderen immer weniger, vom anderen immer weniger, solange bis es nur noch nichts und alles gibt. Es gibt noch mehr. Aber mehr gibt es nicht als immer, überall, alles. Immer, überall, alles. Immer, überall, alles. Immer, überall, alles. Doch eines weiß ich, überall ist alles anders.